Die Heimatbesuche Gruppe der Studenten der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung von Bin Yong-sung legte am 30. Juni an den Bronzestatuen von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenstrauß nieder und verbeugte sich davor. Sie traf an demselben Tag mit einer Maschine in Pyongyang ein.